sagen wir mal was ganz anders. Was ich will mit Florian und ich bin deine zahlreichen Freundinnen. Marin und Dani, das kann ich nicht sagen. Sie waren wohl damals noch flüssig. Auf jeden Fall gab es uns damals keinerlei Gesetze, Probleme und Vorschriften, an die man sich zu halten hatte. Aber jetzt! Es kommt sich an! Es geht gut an! Die Tage kurz, kurz, kurz, kurz, kurz! Die Nächte lang! Das ist Gesetz! Hält uns wer auf! Das hast du tun! Mit deinem Lauf! Und wenn ihr mehr wählt, so geht es lang, dann schalten wir ganz einfach in den nächsten Gang. Und wenn ihr meint, so müsste es sein, dann stellen wir uns ganz einfach so. Ein Lied, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Es war mal, ich mal für Sex Pistols Cover worden. Also passt gut auf, vielleicht könnt ihr noch was lernen.